Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ich versuche das hier mal in einem Rutsch aufzunehmen, ohne es zu schneiden. Und dann ist es vielleicht ein bisschen authentischer. So, wir zwei Hübschen sind gerade von unserer zweistündigen Gassi-Runde wiedergekommen und war ja eigentlich Regen angesagt und ja, haben aber Glück gehabt, ne? Gerade es scheint die Sonne. So, kurz vom Ziel, als wir wieder zu Hause angekommen sein sollten, seht ihr, das ist live, das ist nicht geschnitten, Elli hat ja immer so die Angewohnheit, Leute umzurennen. Ne? Und am Kindergarten, keine Ahnung welche Straße, Mädel, lange Haare, Kopfhörer im Ohr, super hübsch, fand ich. Und hab dann zu ihr gesagt, ja, und Elli ist wieder halt drauf zugelaufen, sie hatte Kopfhörer im Ohr, das ist live hier, aber so Kabelkopfhörer, so kabelgebundene. Und habe ich gesagt, ja, sorry, sie läuft die Leute immer um, das hat sie so drauf. Da sagt sie, ich weiß, wir sind ja schon öfters über den Weg gelaufen. Ich sag echt, ich laufe immer mit dem Tunnelblick, also ich habe die Leute, die ich so unterwegs nicht treffe, nicht so auf dem Schirm. Doch, ihr zwei seid wirklich ein hübsches Paar. Ja. Ich bin ja nicht so anfällig für Komplimente mehr, wenn man mir uns Komplimente gibt. Und sorry. Ja, ihr zwei seid wirklich ein hübsches Paar. Wir sind ja schon öfters über den Weg gelaufen, ihr zwei fällt auf. Ja, ich bin dann weitergelaufen und ja, war schon nett. Also, keine Ahnung, vom Alter her. Ich habe auch zu ihr gesagt, ich laufe immer mit dem Tunnelblick durch die Gegend. Zwischen 28 und 35. Lange schwarze Haare, so ein bisschen, ja, jetzt nicht Usel-Look, aber so ein out of bed. So, also wie gerade aus dem Bett gefallen. Ne? Also wenn wir es nochmal über den Weg laufen sollten, dann werde ich sie mal ansprechen. Und ja, sagt, das sollten ja hier Gedanken zum Tage sein, aber der Tag fängt ja gerade erst an. In 2 oder 3 Wochen habe ich Geburtstag. Und wieder ein Jahr älter, am 15. August. Und die Zeit geht so schnell vorbei. Also ab und zu denke ich mir so, habe ich was verpasst? Jein, also wäre ich nicht so extrem schüchtern, was hier vielleicht nicht so rüberkommt und schon, es hat also Jahre gebraucht, obwohl ich bin immer noch schüchtern, also wenn ich ein hübsches Mädel treffe oder so, das, ich sage immer, die ganzen Beziehungen, es waren nicht viele, die ich so in meinem Leben hatte, ich habe nie eine Frau angesprochen, außer im Internet, ne? Da ist man anonym, so bei Knuddels oder so, ne? Oder Facebook, aber sonst habe ich immer Blickkontakt gesucht und ja, entweder hat man mich angesprochen oder man hat mich nicht angesprochen, ne? Und ja, und diese schwere Krebs-OP, die ich vor knapp 18 Jahren hatte, die hat mich auch ziemlich zurückgeworfen und also am Hals, ich hatte ja am Hals Krebs, habe ich glaube ich schon mal erzählt, für Leute, die das nicht gehört haben, in einem anderen Podcast, ich hatte auf der linken Seite einen Tumor und da mussten sie mir die ganzen Nerven entnehmen. War eine OP von 14 Stunden und ja, ein paar Wochen später dann von der rechten Seite, auf der linken Seite, nach der linken Seite verpflanzen, wieder 14 Stunden. Und sah damals aus wie John Merry, der Elefantenmensch. Könnt ihr mal googeln. Und das hat dann wirklich 3, 4, 5 Jahre, 6 Jahre gedauert, bis das alles wieder einigermaßen zusammengewachsen ist. Ne? Ich habe dann Elektroschocks bekommen und so. Ne? Also damals sah ich aus wie John Merry, der Elefantenmensch. Heute ist es von meinem Empfinden her oder von meiner persönlichen Empfindung 85% okay, ne? Also man muss mich von rechts angucken, dann gucke ich lieb. Lieb, guckt man mich von links an, gucke ich böse, was aber keine Absicht ist. Guckt man mich von vorne an, ja, ist das auch okay. Und ich kriege das linke Auge nicht zu. Also nur wenn ich liege, dann ist das linke Auge zu. Und sage, wenn ich mich irgendwie in die Sonne lege, muss ich immer Sonnenbrille tragen. Und wie gesagt, sah damals aus auch noch wie Karl Dall. Hab dann noch so ein Implantat, Titanimplantat ins Auge, Augenlid bekommen, eingesetzt bekommen. Oh, hab ich mir dann, glaube ich, ein paar Monate wieder rausnehmen lassen. Weil dieses Implantat im Augenlid, damit das Auge sich schließt. Ne? Aber das war die Katastrophe. Ne? Und ja, und deshalb hat mir dieses Ereignis in meinem Leben doch nochmal einen Rückschlag gegeben. Und ja, ich hab's auch nie so verarbeitet. Ne? So, du gehst in eine OP, das ist so die Kurzform, ne? Und wachst dann als entstellter Mensch auf. Und es war wirklich, wirklich, sah schlimm aus. Also, hätte ich den Mut gehabt, hätte ich mich vielleicht damals auch umgebracht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es war Katastrophe, ne? Weil es war ein bisschen, ich war vorher mit Wasser in der Lunge, Wasser im Herzen und Wasser im Kopf im Krankenhaus. Ne? Und da hat halt meine Mama damals gesagt, Gott hab sie selig, Junge, das ist ein bisschen derb. Oder du hast dann Knubbel auf der linken Seite, ne? Am Hals. Und dann, einen Tag vor der Entlassung haben sie dann mit dem Ultraschall drauf geguckt, haben gesagt, ja, ist ein bisschen derb, haben im Moment nichts zu tun, sind im Moment voll. Machen wir einen Termin für ich weiß nicht, 3, 4 Wochen später. Und dann war halt dann der Tag der OP und ja, dann die Voruntersuchung und dann der Arzt zu mir, ihre Nase ist ein bisschen krumm. Ne? Ich sage, meine Nase ist nicht krumm. Doch, ihre Nase ist krumm, die machen wir ihnen kostenlos gerade. Und dann ist sie meinen jugendlichen Leichtsinn. Ja, dann toben sie sich mal aus und haben erst mit der Nase angefangen und dann mit dem Hals. Und dann, ich weiß gar nicht, ich hatte Herzstillstand und alles. Und damals war ein Arzt aus den USA da, der hat sogar schon mal operiert. Wäre der nicht da gewesen, wäre die Sache ganz anders verlaufen. Und wie gesagt, für die OP war eine halbe Stunde angesetzt, maximal drei Viertel. Und ja, und dann waren dann aus der Dreiviertelstunde sind dann 14 Stunden raus geworden. Wie gesagt, mit Herzstillstand und ich bin dann aus der OP aufgewacht. Meine Mama, meine damalige Freundin, wo ich das zweite Kind mit habe. Meine Mama hat fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, wo sie mich gesehen hatte. Die war wirklich in Tränen. Ne? Ich konnte sehen, wie sie sich das versucht hat zu unterdrücken. Und ja, meine damalige Freundin, ja, hätte ich mich damals dann anders verhalten. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Total eifersüchtig, allein schon wegen meiner OP. Und da wäre das nicht dazwischen gekommen, dieser scheiß Tumor. Vielleicht wären wir heute noch zusammen. Weil ich bin eigentlich ein Herzens, die, weil mich immer anschreien, guck mich nicht so böse an, wir beide am Heulen. Und ich sage, ich will das doch gar nicht. Es ist halt wegen meiner Krebs-OP. Und naja, da wollte ich eigentlich gar nicht hin zu der Story. Aber wir müssen ja hier ein bisschen die Zeit füllen. Ja, wie gesagt, bald wieder Geburtstag am 15. August und wieder ein Jahr älter und die Zeit vergeht wie im Fluge und Wahnsinn, wenn ich das überlege, ich bin schon, jetzt müsste ich lügen, 11. oder 12. Jahr, 12. Jahr in Oldenburg. Ja, bin ja vom Nord, ich bin ja ein Nordrhein-Westfale, ein Vandale aus Solingen, wo die scharfen Messer herkommen. Ja, und hier dann halt durch einen dummen Zufall überknuddelt. Mädel kennengelernt, Schwarze Rose hieß sie. Ich hieß Have Nice Day. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht erzähle ich die irgendwann auch mal. Und ja, jetzt merke ich gerade wieder, ich kriege gerade wieder diese Porno-Stimme. Das hasse ich ja wie die Pest. Und Ja, müssen wir mal abwarten, was die Zeit so bringt. Ich wollte eigentlich nur Geschichte mit dem Mädel loswerden, ne? Sag ich. Hab dann zu ihr gesagt, ja, ich laufe immer mit dem Tunnelblick durch die Gegend. Es ist mir noch nicht aufgefallen, dass wir uns da mal unterhalten haben oder so. Aber wie gesagt, ich blende auch vieles aus, wenn ich auf der Gassi-Runde bin oder so. Ne? Und vielleicht trifft man sich ja noch mal wieder, aber wo sie gesagt hatte, doch, ihr zwei fallt auf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie gesagt hat, ihr seid ein hübsches Paar oder ein süßes Paar. Eins von beiden auf jeden Fall. Aber ich meine, sie hätte gesagt, ein hübsches Paar. Ja gut, ehrlich, ist ja hübsch, ob ich hübsch bin. Lass mal dahingestellt. So, in diesem Sinne, ja, mal gucken, was der Tag noch so bringt. Hoffe, es regnet nicht und ja. Bleibt mir gewogen und abonniert meinen Podcast auf Spotify oder auf Apple iTunes oder auf einer anderen Plattform, wo wir verfügbar sind. Ich habe da langsam den Überblick verloren, aber Spotify ist immer noch am besten. Einfach die Glocke aktivieren und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn was Neues kommt. Und es ist kostenlos. So, in diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Ja. Einen schönen Tag noch, auch wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.